بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, der Allerbarmer hat den Koran gelehrt. Er hat den Menschen erschaffen. Er hat ihn die klare Darlegung gelehrt. Die Sonne und der Mond laufen nach Berechnung. Die stiellosen Pflanzen und die Bäume werfen sich nieder. Den Himmel hat er emporgehoben und die Waage aufgestellt, damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet. Und messt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. Und die Erde hat er für die Geschöpfe angelegt. Auf ihr gibt es Früchte, Palmen mit Fruchthüllen und Korn mit Halmen und duftende Pflanzen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. Und er hat die Dschinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Er ist der Herr der beiden Osten und der Herr der beiden Westen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Er hat den beiden Meeren freien Lauf gelassen. Sie treffen aufeinander. Zwischen ihnen ist aber ein trennendes Hindernis, dass sie ihre Grenzen nicht überschreiten. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Aus ihnen beiden kommen Perlen und Korallen hervor. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Und sein sind auch die hochgebauten auf dem Meer fahrenden Schiffe, wie Berge. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Wir werden uns euch widmen, ihr beiden Schwerlastenden. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان O ihr Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch heraus. Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Gegen euch beide wird eine rauchlose Feuerflamme und Kupfer gesandt werden. So werdet ihr euch selbst nicht helfen können. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Wenn der Himmel sich spalten und dann rosig werden wird wie Farböl, welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? An jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch noch Dschinn gefragt. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die Übeltäter werden an ihrem Merkmal erkannt werden und dann an den Stirnlocken und an den Füßen ergriffen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Das ist die Hölle, die die Übeltäter für Lüge erklären. Sie werden zwischen ihr und siedend heißem Wasser umhergehen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten geben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die beide Zweige haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind zwei Quellen, die fließen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen, deren Futter aus schwerem Brokat sind. Und die Ernte der beiden Gärten hängt herab. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn berührt haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Als wären sie Rubine und Korallen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute? Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Unterhalb der beiden gibt es noch zwei andere Gärten. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Dicht bewachsene. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind zwei sprudelnde Quellen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind Früchte und Palmen und Granatäpfel. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind gute, schöne, weibliche Wesen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Huris, die in den Zelten zurückgezogen leben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn berührt haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Sie lehnen sich auf grünen Decken und schönen Teppichen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Segensreich ist der Name deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre.